Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kapu. Junge, heute reden wir über Dungeon Keeper. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen Horny eingeladen. Hey Horny, wie geht's dir? Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Oh nein! Falls ihr euch wundert, wo Jürgen ist, den haben wir irgendwo im Dungeon verloren. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber ich hoffe, wir finden ihn irgendwann. Auf der Strecke. Er hat gesagt, er hat Rückenschmerzen, stimmt. Ja, das hat der nur gesagt, weil er von unseren gut aussehenden Mitarbeiterinnen bedient wird. Nein, es ist immer natürlich der gute Markus. Hey Markus. Hi. Dungeon Keeper, wie zum Geier bist du zu Dungeon Keeper gekommen? Lass ich gerade, das war dein Vater schuld. Nein, da tatsächlich nicht. What? Da war tatsächlich seltene Geschichte, die Rückseite des Spiels schuld. In der Videothek. Oh, stimmt. Wie soll es auch anders sein? Ja, stimmt, du hast ja damals immer Sachen in der Videothek ausgeliehen, da war ja was. Und ich habe auf der Rückseite nur gelesen, was, ich kann das Böse spielen? Echtzeitkämpfe, Basenbau, geil, meins. Mitgenommen. Bei mir war das tatsächlich so, ich habe in dem GameStar-Rückblick-Video habe ich das damals gesehen. Von der alten Computerspielzeitschrift GameStar. Ich glaube, gibt's die noch? Ich glaube schon. Da war so ein Rückblick so, ja, das ist Dungeon Keeper. Ich so, was geil ist das denn? Und dann habe ich mir das mal angesehen und habe es damals mit auf dem Rechner, die gibt's ja nur auf PC, die Dinge. Über die, ich glaube DOSBox oder sowas, habe ich noch eine Version gekriegt, die noch funktioniert hat. Und hab's dann gespielt und fand das eigentlich ziemlich witzig. Wer Dungeon Keeper nicht kennt, Dungeon Keeper ist ein Echtzeit-Strategiespiel von Bullfrog Productions und unserem Lieblingsmärchenonkel Peter Molyneux. Echtzeit? Yes. Ja, gut, das ist wahrscheinlich, was die Theorie sagt. Was offiziell eingeordnet ist. Ich weiß nicht, ich hätte es eher beschrieben als ein Aufbau-Echtzeit-Abenteuer-Evil-Game. Ja, du hast daraus sowieso einen Wirtschaftssimulator gemacht. Ich kenne dich doch. Ja, das ist, was ich heutzutage draus machen würde. Aber Wirtschaftssimulation geht nicht so wirklich, weil du keine wirklichen Einnahmequellen per se bekommst, außer die endlosen Diamantvorräte. Ja. Weil Gold baut sich ja irgendwann ab und es ist Zahltag. Ich hasse diesen Satz. In diesem Spiel muss der Spieler in unterirdischen Raumkomplexen, sogenannten Dungeons, Sachen bauen, um Monster anzusiedeln, mit deren Hilfe er die Unterwelt erobern kann. Die Spiele zeichnen sich unter anderem durch den originalen Schauplatz, die parodistische Umkehr in der rollenspielüblichen Rollenverteilung aus. Hier führt der Spieler als Böser, in Anführungsstrichen, Kriegsherr die Monster, während die Gegner gute, in Anführungsstrichen, Helden darstellen. Wie gesagt, das Spiel wurde entwickelt vom guten alten Molyneux. Der hat uns vermutlich 1000 mögliche Sachen versprochen in diesem Game damals. Aber ich muss sagen, der Humor, den sie allein in den Zwischensequenzen hatten, göttlich. Ja. Immer wenn irgendwie ein größeres neues Monster kommen ist, hast du ja in der Mission vorher irgendeine Zwischensequenz bekommen, wo er witzig eingeführt wird. Richtig. Das Spiel erschien 1997, gab es nur für PC, MS-DOS und Windows, also richtig. Und war eigentlich schon ziemlich eine geile Idee auch, dass du mal den anfänglichen Bösen spielen kannst. Und es auch schön durchgezogen, weil du halt wirklich böse Sachen auch die ganze Zeit tust. Richtig. Spielprinzip ist, der Spieler unterhält und verwaltet einen Dungeon, der von gegnerischen Helden attackiert wird, die dessen Schätze stehlen, die dem Spieler zugehörige Monster und letztlich den Spieler als Kerkermeister zu töten versuchen. Da hattest du am Anfang immer so einen Raum, das war dein Hauptraum mit so einem Herzen drin. Wenn die Gegner das Herz kaputt gemacht haben, ist das Spiel vorbei gewesen, das weiß ich noch. Spiel des Ziels ist es, alle Heldenkämpfer aufzureiben und alle feindlichen Kerkermeister zu besiegen. Dabei müssen auch die Bedürfnisse der untertänigen Monster gestillt werden. Nur durch geschicktes Raumplanen und auch können auch verfeindete Kreaturen gehalten werden. Jedes Monster sammelt durch Training oder Kampf Erfahrungspunkte. Im Finale des Spiels musst du den Avatar aus Ultima 8 besiegen. Das wusste ich gar nicht. Habe ich nicht gewusst. Erzähl mir noch, was du noch alles über das Game weißt, weil ich weiß nur noch, du hast gesagt, wie diesen Raum gehabt und hast dann angefangen, durch diese Dungeons deine Sachen aufzubauen. Ich liebte es. Also, wann soll ich aufhören? Frage ich mir so. Woran ich mich noch erinnere, das ist tatsächlich, da ich es gesuchtet habe. Ich habe es nur einmal durchgespielt, das weiß okay. ich, aber ich habe es zigmal angefangen. Drum. Ja. Ich kannte den Avatar nicht, aber mein Vater kannte den Avatar, gegen den ich gekämpft habe. Ich habe auch es hat Familien zusammengebracht, dieses Spiel. Nice. Nein, tatsächlich, cool fand ich von Mission zu Mission, dass du hast mehr Räume gekriegt, mehr Einheiten gekriegt, neue coole Sachen, Zauber, die du kriegst. Die Verwaltung wurde immer stückweise komplexer, ohne dich zu überfordern. Und in den ersten Missionen hast du ja einfach angefangen mit deinem kleinen Dungeon-Herz, 3, 4 von diesen kleinen Goblins, die du übrigens mit Mana heraufbeschwören konntest. Du solltest es nur nicht übertreiben. Das habe ich früher mal gemacht, weil es macht ein lustiges Geräusch. Total geil. Und wenn sie dir zu langsam sind, dann konntest du sie verprügeln. Aufpassen, stimmt, die ja. können sterben. Die können sterben dadurch. Weil ja, dann stimmt, arbeiten ja, sie kurzzeitig super schnell. Funktioniert auch bei Einheiten, wenn du sie trainierst. Aber jetzt gehen wir es mal chronologisch durch. Also am Anfang hast du halt nur so die Standardräume gehabt. Essen, das sind kleine Hühner gewesen. Dann hast du dein Dungeon-Herz, eine Schatzkammer, in der das Gold gebracht wird, wo am Zahltag deine bösen, bösen Monster auch noch Geld von dir wollen. Was fällt denen ein? Neben Essen. Und das hat ihnen am Anfang neben der Hühner, dem Hühnerstall, die Goldkammer und der Schlafplatz. Das hat schon ausgereicht für das erste Monster. Und dann musstest du immer weitere Räume bauen, wie eine Bibliothek für einen Zauberer, eine Folterkammer für, ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß. Dann gab es auch noch Mana-Brunnen, wo du Zaubere generieren kannst. In der Bibliothek hast du nicht nur den Zauberer gehabt, sondern jeder dieser Räume hatte auch noch wirklich einen Effekt für den Dungeon. Weil die Bücherkammer, da konntest du Zauber oder Bücher, die du in Dungeon beim Graben gefunden hast, auch aufsparen. Da haben deine Imps sie hingebracht. Sobald ich noch weiß, lief das noch ab, wenn die Gegner dann das Ding bei dir gefunden haben, lief das ab wie so ein Tower Defense Game. Du hast sie, glaube ich, immer mit Sachen behakt, mit irgendwelchen Fallen und so weiter, bis du sie halt zerlegt hast. Das kannst du machen, um sie auszubremsen. Du kannst ja, da kommen wir dann eben später, wenn dann mal wirklich die Goblins kommen. Weil die kommen nur, wenn du eine Schmiede hast. Und in der Schmiede können sie auch gut arbeiten, können dir Rüstzeug stellen, verstärkte Türen, Fallen. Mhm. Und immer stärkere Fallen kannst du dann auch erforschen. Und so kannst du sie ausbremsen, zum Beispiel durch eine rollende Kugel, Spitzen, so eine Dreschflegel. Also da gab es richtig, richtig coolen Shit. Brücken konntest du bauen, Holzbrücken, die du aber nicht über Lava bauen konntest, weil sie dann verbrannt sind. Ja. Darum musstest du Steinbrücken bauen. Richtig. Du hast, glaube ich, auch Türen gehabt, die ins Nichts geführt haben oder sowas. Gab es, glaube ich, auch noch. Das ging auch, ja. Ja, daran erinnere ich mich. Und so konntest du sie aufhalten, die Gegner, damit du eben über ein Quickshot-Menü deine Einheiten, also deine Monster, die in deinem Dungeon sind, die konntest du immer aufheben, entweder über das Quickshot-Menü oder über deine Hand, die durch den Dungeon geflogen ist, konntest du sie an Ort und Stelle einfach mit aufgreifen und dann abwerfen. Direkt vor den Gegnern, hinter den Gegnern, links, rechts, da konntest du ein bisschen taktieren. Aber eigentlich war es irgendwie nur viele Fallen und danach schmeißt du die Monster auf die Helden drauf. Ja. Du konntest das dann nur in deinem eigenen Gebiet machen. Das ist wichtig. Weil später haben die Helden eigene Räume. Dann musstest du den Raum erst erobern. Erobern heißt, du musst den Raum neutral machen. Es heißt, ein Imp muss in dem Raum stehen, knapp 1-2 Minuten auf und ab hüpfen und versuchen, den für dich zu bekehren. Dann wird er neutral. Und dann kann er jede einzelne quadratische Bodenfläche für dich beanspruchen. Was ziemlich lang dauern kann. Und ja, dann kannst das stimmt, du da rein. Ansonsten kannst du, so habe ich immer gemacht, die Einheiten vor so einem Tor abwerfen. Dann geht ungefähr 45% an die Tür hin, kloppt da mal ein bisschen gegen und die Gegner danach. Der Rest würde weglaufen. Dann nimmst du deine hübsche Handhinterkante, prügelst sie so lang gegen die Tür, bis sie endlich auch das tun, was du willst. Also du hast dich da echt wie so ein böser Overlord gefühlt, wenn du es gespielt hast. Weil du warst echt nicht nett zu deinen Leuten. Nee, warst du Und nicht. Du warst ja auch ausgepeitscht und so weiter. ja. Du konntest sie, glaube ich, auch in Folterkammern schicken, damit sie Die XP farmen, soweit ich weiß. Slave-Frauen, die haben, sind da total drauf abgegangen, Ja. andere zu quälen, damit sie XP und Stats farmen. XP hast du aber auch in deinem Trainingsraum gefarmt, da wo da Trainingspuppen sind. Und Ja, da gehen die war Leute das immer, nicht wenn sie Succubus? Hunger haben, raus. War das nicht Also, Succubus? Ich glaube ja, schon. das weiß ich nicht. Die Succubus habe ich immer in Kerker geschickt, um die feindlichen Einheiten, wenn du sie besiegst und nicht ganz sterben lässt, dann werden sie in den Kerker geschleift. Die Ja, genau. Succubus kann sie bekehren und die Slave, die kann sie einfach ein bisschen, naja, bearbeiten, damit sie Ressource für dich werden. Und wenn Richtig, in ja. dem Kerker einer stirbt, das führt uns zur nächsten Kategorie an Monster, die kommen, wenn der im Kerker stirbt, kann der als Skelett auftauchen und sich einfach deinem Dungeon anschließen. Also wie geil und durchdacht war dieses Spiel, egal welchen Raum du hattest, der hatte nicht nur hier Raum, dann spawnt irgendwann deine Einheit. Nein, die Einheit hatte eine Beziehung zu dem Raum, der Raum hatte was Nützliches, hat dem Spiel immer was gebracht. Auch die Taverne, die hat dann nämlich später dafür gesorgt, dass deine Einheiten auch lustig drauf sind. Und nicht einfach, obwohl sie bezahlt werden, Essen haben, Schlafen haben, dein Dungeon trotzdem verlassen, weil sie könnten ja dann überlaufen zu einem anderen Keeper, bei dem es lustiger ist. Also brauchst du auch noch Tavernen. Und dann gibt es natürlich, glaube ich, das bekannteste Monster, der Horny, der Ja. riesige Stier, rote Stiertyp mit der Sense. Das ist das Maskottchen eigentlich von dem. Richtig, der aber auch echt schwer war, dass der bei dir aufgetaucht ist. Zumindest habe ich so in Erinnerung. Ja. Also das hat echt gedauert, aber der hat zugebrauen. Mein Liebling war aber immer noch, wie hieß er? Bill Demon? Demon? Irgendwie, also der hat, war ein fetter Kloß mit einem Stierkopf. Und an den Hörnern hatte er zwei Morgensterne runterhängen. Der hat so lustig gekämpft, weil er immer den Kopf hin und her bewegt hat, um diese Morgensterne auf die Helden zu schlagen. Total geil. Ja, und dann hast du noch selber mitkämpfen können auf deinem eigenen Areal, indem du dann deine verwundeten Einheiten heilen kannst. Oder vielleicht ein bisschen böse, du kannst Feuerbälle runterschießen, Blitzstrahle runterjagen. Alles aber immer nur auf deinem Territorium, was schade war, weil so konntest du selten selbst mitkämpfen, wenn es an das Dungeon-Herz des Gegners ging. Oder an irgend so eine Heldenburg, wo der Overheld ist. Meistens habe ich es gemacht, dass ich irgendwelche Low-Bob-Einheiten, die gerade erst dazukamen, genommen habe, vor die Tür hin, sie freundlich mit der Handkante gebeten habe, da reinzugehen und den Held für mich rauszulocken. Und als der dann auf dem Weg zu meinem Dungeon war, ist er erstmal durch eine Reihe Fallen gelaufen und dann gegen meine dicken, fetten Demons. Ich habe die geliebt. Das Schöne Oder ist gegen ja, Helden. der Humor von dem Game ist richtig super, aber die Helden sind da tatsächlich so Rüstung groß, wallendes blondes Haar und mit Ja. diesem dicken Schwert rennen die da durch die Gegend. Haha, ich werde euch vernichten. Das ist super gewesen. Der Humor Ja, auch im Allgemeinen war wirklich geil. wie gesagt, auch wenn solche großen Gegner eingeführt werden, also ich hab's leider nicht mehr im Kopf, wie diese Videosequenzen aussahen, aber ich kann mich erinnern, das waren immer lauter lustige Videos. Ja, das stimmt. Die wurden mit so kurzen Sequenzen eingeführt, das weiß ich noch, ja. Auf jeden Fall, ich hab das Spiel auch immer sehr, sehr gern gespielt gehabt. Vor allem, ich mochte halt den Humor mit diesen bescheuerten Kreaturen, die da durch die Gegend gerannt sind, oder die Goblins die ganze Zeit. Oh Das ja. war schon super. Oh, jetzt, hier lese ich es gerade wieder. Ich habe jetzt nämlich versucht, so ein Video kurz zu finden. Habe ich nicht gefunden, aber ich weiß wieder, warum mir der Billy Demon, so hieß er, so gut gefallen hat, weil Billy Demon kann furzen. Ja. Oh Stimmt, ja, ja. geil. Ja, da gab es auch Purzwitze, war ja klar. Aber dennoch, das Spiel war super. Das Spiel wurde übrigens zensiert, wusstest du das? Leider ja. Bei der USK 16-Version wurde die Folteranimation einer Figur in einer weniger anstößigen Folter, bei der die Kreatur nicht erkannt wird, ersetzt. Die Sterbeanimation einer anderen verkürzt sowie die Bluteffekte verringert. Die Änderung kann jedoch durch eine Änderung in einer Konfigurationsdatei leicht behoben werden. Für eine FSK-12-Version wurde zusätzlich sämtliche Folteranimationen durch eine verborgene Folter durch Stacheln am Boden ersetzt, bei der die Figur nicht erkannt wird. Völlig bescheuert, dass man sowas zensieren muss. Das war schon auf Kombi gemacht. Sorry, dass ich unterbrechen muss. Ich habe die Cutscene gefunden. Es gibt nämlich eine Cutscene mit dem Billy Demon, wie er mit den Hühnern Nunchaku spielt. Oh, episch. Such das mal auf YouTube. Geil. Das ist einfach nur genial. Und es gab ja wirklich für jeden Gegner, also für jeden Einheitentyp, so eine kleine 10-20-sekündige Videorender-Sequenz, die so ein bisschen veräppelt haben. Der Magier, der sich in einen Huhn verwandelt, die Sklaven, also die Domina, die Lack- und Leder-Domina, die dann einen Kussmund, einen brennenden Kussmund, der wie so ein Siegel ist, in die Bildschirm wirft. Der Troll, der Ping-Pong mit dem Huhn spielt, der Billy Demon, der Nunchakus spielt. Ja, lauter solche Sachen. Von allen weiß ich es leider nicht mehr, aber total geil. Und es nimmt sich auch mit keiner dieser Movie-Render-Sequenzen ernst. Nö, das Spiel hat sich überhaupt nicht ernst genommen. Das ist auch das Schöne. Das ist auch das Witzige gewesen. Du konntest ja auch Gefangene verhungern lassen und dann sozusagen hast du neue Skelette gehabt. Ging auch. Ja. Das war auch richtig cool. Also, wie gesagt, das Spielprinzip war schon ziemlich cool gemacht. Von der Grafik her war es so eine Art 3D-Comic-Look. Ne? So ein bisschen. Und ansonsten hat es halt, also ist die Handlung war halt einfach nur, du musst dein Herz beschützen, die Leute versuchen dich anzugreifen. Und du kannst sie halt mit deinen Dungeons kaputt machen. Königreich zu Königreich, musst die Helden bestürzen. Und wenn du mal dein eigenes Herrschaftsgebiet verlassen hast, dann versuchst du natürlich als der Overlord die anderen Dungeons zu unterwerfen oder zu vernichten, damit du deren Herrschaftsgebiet auch noch kriegst. Richtig. Und an sich war es halt ein Kampf um Ressourcen, kannst du sagen. Jein, es war eher so, wie du gesagt hast, ein es ist ein Echtzeitstrategiespiel, weil du halt diese Echtzeitkomponente hast, aber an sich Aufbaustrategie mit taktischem Ressourcenabbau und dann noch ein Tower-Defense-Element drin. Ja. Weil gerade in den ersten Leveln hatten die Gegner, die Helden, ja keine eigenen Basen, sondern die sind über Eingänge reingekommen und irgendwann entweder durch die Wand gebrochen oder du hast den Eingang freigegraben und sie sind dann durch deinen Dungeon gelaufen, haben dich auch ausgeplündert. Ja, das haben sie auch gern gemacht, ja. Wo du sie aber taktisch locken konntest dann. Ja. Aber wenn du halt, wie ich, nicht dran gedacht hast, denkst du, ach komm, ich grab einfach da lang und mach den anderen Gang dann da hinten, mach das dann schon und in dem Moment knacken die das Ding auf. Haha, ich hab euch gefunden. Ist er, oh nein. Und was übrigens auch noch sehr cool war in Dungeon Keeper, ist der Zauber, das war ein Zauber mit einem Auge, da konntest du aus der Sicht des anderen, also aus Sicht eines deiner Inhaber, Einwohner spielen. Ja. Du konntest den echt steuern mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Skills. Und ja, du konntest auch etwas näher an die Domina ran. Ja. Also ja, und die hat echt ein knappes Lederklüftchen an. Ich sagte nicht umsonst SM-Kluft. Ach ja, das war schon ein gutes Ding. 1997 erschien das Ding. Der zweite Teil erschien dann 1999 für Microsoft Windows. Es gab eine PlayStation-Version, die wurde jedoch nie fertiggestellt und wurde abgebrochen. Witzigerweise hatte der zweite tatsächlich dann sogar eine Story. Das Königreich Harmonia wird vom König Reginald regiert, der seit einiger Zeit von Kerkermeistern belagert. Zauberer haben Portalsteine entwickelt, um sowohl böse Kreaturen in die Unterwelt einzuschließen und gleichzeitig den guten Kräften Zugang zu gewähren. Jeder Teil des Reiches hat einen der 20 Steine, die von einem Wächter beschützt werden. Und im Spielprinzip, hier ist es diesmal das Ziel des Spiels ist es, die 20 Portalsteine zu stehlen und das Reich zu erobern. Das Spiel beginnt mit einem Herzstück als Dungeon, welches um jeden Preis verteidigt werden muss. Mit Hilfe von Arbeitern kann der Spieler weitere Tunnel graben lassen und Räume einrichten. Nur wenn die Bedingungen stimmen, kommen weitere Monster, richten sich ein. Ziel ist es, wie im Vorgänger gegnerische Kerkermeister zu besiegen und alle Helden, die eindringen, zur Strecke zu bringen. Ich habe den zweiten tatsächlich nie gespielt. Du? Ich habe den zweiten gespielt, tatsächlich, also für mich, der die Teile geliebt hat, für mich war tatsächlich im ersten genauso viel Story wie im zweiten. Ja, im zweiten haben sie dir auf die Nase gedrückt mit diesem König, beim anderen hast du ein bisschen mehr reininterpretieren müssen. Warum du jetzt einfach die ganze Map bekämpfen willst und da alle platt machen, aber Grundtenor ist das gleiche. Du willst der Overlord sein, du willst alle platt machen und die Helden gehen dir einfach auf den Senkel. Ja, richtig. Nur halt mit einer kleinen Story dazwischen. Ja, aber bei dem anderen hast du auch am Abspann immer gesagt gekriegt, oh, du hast jetzt den und den besiegt, auf zur nächsten Ding. Also du hast jetzt irgend so einen Zwischenhelden besiegt, auf zur nächsten, bis du zum Oberhelden kommst. Ähnlich fand ich es im zweiten auch, so wie ich mich erinnere. Sie war ein bisschen mehr ausformuliert, aber grundlegend war die Story jetzt nicht neu im Vergleich zum ersten. Ja, der Fokus des Spiels wurde diesmal auf offensive Taktiken gelenkt, da Tester auch sehr gerne stressfrei ohne Invasion ihren Kerker aufbauten, wurde dieser Bonus auch ins Spiel integriert. Im Prinzip hast du einen unendlichen Kerkerbaumodus gehabt. Bis dir halt der Platz irgendwann ausgeht. In der deutschen Version wurden Bluteffekte entfernt und die Folterszenen verdeckt, wie immer. Weil wir Ja. in Deutschland, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund kein Blut sehen könnten. Bescheuert. Ja, dank meinem Dad habe ich natürlich auch irgendwann meine englische Version spielen dürfen, weil der lässt es nicht auf sich sitzen, wenn da irgendwas zensiert wird. Dann bestellt er es halt einfach in der UK-Variante und am PC ist das ja kein Problem. Du installierst das Ding und du spielst halt auf Englisch. Ja. Fertig. Da hast du nicht irgendwie deine Konsole, wie bei der Konsole, das ist gebrandet auf dein Land, sondern du kannst halt einfach von anderen Ländern trotzdem was draufhauen. Ja, es gibt aber auch die Möglichkeit, bei der Konsole das zu umgehen. Ja, aber ich meinte jetzt auf legalem Wege. Achso, ja, gut. Ohne dass du gleich jegwidriges Rückgaberecht oder Reparaturrecht auf deine Konsole verlierst. Wie gesagt, den zweiten habe ich nicht, also ich habe ihn nicht gespielt. Hast ihn auch durchgespielt eigentlich? Das frage ich Mehr? mich tatsächlich. Ich kann mich an den Einser nämlich viel besser erinnern als an den Zweier. Vielleicht hast du den Einser mehr gespielt als den Zweier tatsächlich. Das kann natürlich auch sein. Ja, weil jedes Mal, Dann. wenn ich den Zweier gespielt hatte, habe ich danach wieder den Einser angefangen. Oder weitergespielt. Ah, die beiden Games gibt es übrigens. Bei Ihr könnt gerne raten. Richtig. Good Old Games. Bei Good Old Games. Und gerade im Autumn Sale, zum Beispiel Teil 2, für 1,39 € und normalerweise für 5,59 Euro. Das heißt, wenn ihr also euch mal anschauen wollt, den Die ersten und den Frage ist, zweiten Teil, laufen sie noch? Weil, ja, ich habe sie auch die schon werden. mal von EA auf Englisch gekauft, aber die liefen halt auf den neuen Rechnern einfach nicht mehr. Die werden tatsächlich mit einem Emulator geliefert, wo du die Spiele spielen kannst. Ah, okay. Und sie sind sogar auf Deutsch mit Audio und Text. Das heißt, du hast auch die deutsche Sprachausgabe Oh. dabei. Und du hast Dungeon Keeper Gold und Dungeon Keeper 2 ist. Ah, der ist nur auf Englisch mit. Dafür hast du halt die englische Version dann. Also die Uncut-Fassung. Das ist wiederum auch ganz witzig. So, auf jeden Fall kann man die bei. Games kann man sich da auf jeden Fall holen und mal ausprobieren, wenn man Lust dazu hat. Das Schöne ist, der erste Teil ist erfolgreich, der zweite Teil ist erfolgreich, also macht man einen dritten Teil, der nie zustande kam. Ein dritter Teil der Weil Serie war man in es einfach im Entwicklung. Sande hat verlaufen lassen. Ja, in einem Trailer hierzu, in der in Dungeon Keeper 2 enthalten war, betrat der Hauptcharakter Horny die Erdoberfläche, was den Plänen für einen neuen Teil der Serie entsprach. Aber nicht mehr ausschließlich unter, sondern auch auf der Erde spielen sollte. Ebenso sollten neue Rassen eingefügt werden und ein umfangreicher Multiplayer-Modus erstellt werden. Aufgrund der anhaltend schlechten Verkaufszahlen von Dungeon Keeper 2, leider, weil er halt nicht leider erfolgreich war, und des Vorrangs von Projekten auf der PlayStation 2, wurde die Entwicklung jedoch nur wenige Monate nach der offiziellen Ankündigung des Spiels eingestellt. Das Unternehmen war, Bullfrog war später nach Abbruch der Entwicklung von Dungeon Keeper 3 und den Ausbleiben neuer Projekte von Eigentümer EA mit dem britischen Studio EA UK zusammengelegt worden. Besser gesagt, EA macht das, was EA immer macht. Komm mal bitte hinten, komm mal bitte mit hinters Haus, liebes Entwicklerstudio. Warum, du bist dein Feines. Warum habt ihr da ein Loch, EA? Ja, leg dich ja. Schon mal rein. Nee, warum liegen da andere hin? Yay, nein! Bam! Und weg. Einige der für Dungeon Keeper 3 verantwortlichen Entwickler wechselten zuvor anschließend zu Lionhead, wo sie an Black and White und Black and White 2 arbeiteten. Ach ja, großartig. Auch großartige ja. Evil-Spiele. Großartige Spiele mit Innovation. Dafür gab es im Januar 2014 eine Neuauflage von Dungeon Keeper fürs Handy. Und die ist eine absolute Katastrophe gewesen. Kann ich niemandem empfehlen. Oh Gott, dieses Spiel ist ein Free-to-Play-Modell, aber dieses Dungeon Keeper will dein Geld. Das ist das Einzige, was es will. Es ist absolut furchtbar. Obwohl das Spiel auf Gelegenheitsspiele zugeschnitten ist, kann es ohne den Erwerb der Premium-Währung Diamanten nicht in annehmbarer Zeit gespielt werden. So dauert Richtig. Das Graben eines Tunnels pro Feld bis zu 24 Stunden. Unter Einsatz der Premium-Währung ist dies jedoch sofort erledigt. Von verschiedenen Kritikern und Fans der Reihe wurde das Spiel deswegen als kaum spielbar bewertet. Spieler, die zum Einsatz der Premium-Währung motiviert werden sollten, wurden im Spiel dafür verhöhnt. Das ist das Krasse. Ja, wer tatsächlich wirklich sowas spielen will, wirklich, also eigentlich den dreistesten Dungeon Keeper Klon, den ich je gesehen habe, da würde ich For the Overworld empfehlen, weil das ist eigentlich fast 1:1 Dungeon Keeper 1 mit ein paar Neuerungen, mit ein paar anderen Herangehensweise, aber so vom Ablauf des Spiels beim Durchspielen hat sich's ganz genau so angefühlt. Das Witzige ist, im Mai 2015 wurde mit War of the Overworld eine von Dungeon Keepers Schöpfern Peter Molyneux unterstützte Neuauflage verfügbar. Ja, richtig. Das Ding ist von Peter Molyneux. Und das hat sich genauso. Ich habe es ja durchgespielt, War for the Overworld. Okay. Und ich habe mir echt gedacht, war das nicht die Kampagne von Dungeon Keeper 1? Hä? Ich habe exakt gleich viele Missionen, wie ich in Erinnerung habe. Die Map sah anders aus, aber die Einteilung der einzelnen Gebiete war sehr ähnlich. Ja. Und also es kommt Spiel bisher am nächsten an Dungeon Keeper ran, was ich überhaupt, also in allem, was ich gespielt habe. Und das erklärt gesagt, jetzt auch warum. Das ist von Pizza Molyneux, richtig. Es ist vom Schöpfer, natürlich. Ah, ja, genau. Es gibt mittlerweile 6 Erweiterungen als Download-Content-Patches, Download-Contents. Es ist ein Sandbox-Spiel, es ist ein Sandbox erhalten. Es gibt sie, glaube ich, sogar. Es ist von. Kann sehr gut gemoddet werden. Es gibt einen Haufen Mods dazu. Und es ist, glaube ich, eins der wenigen Peter Molyneux-Dinger, die tatsächlich auch fertig waren. Fertig gecrowdfundet wurden. Und hat eine ziemlich gute Bewertung bei Steam abgekriegt. Ich hab's nicht gespielt. Du hast mir gesagt, es ist halt im Prinzip 1:1 das von Dungeon Keeper. Nur in HD. Das was ich mir wirklich lange, lange gewünscht habe. Lange gewünscht hast, okay. Cool. Ja, und ich hab's mir im Early Access schon gekauft und hab's dann, als es fertig war, durchgespielt. Und ich fand's grandios. Und jetzt hätte ich's gern als Konsolenport, weil ich ja eigentlich auf dem PC so gut wie nichts mehr spiele. Ja, wenn man sich das Spiel ansieht, das gibt's auf Steam und natürlich auch auf Gunnard Games gerade für 5,59 € zum. Für die Standardversion und für die Ultimate Edition für 18,19 €. Das ist tatsächlich, wenn man so auf solche Spiele steht und sie unbedingt ausprobieren möchte, ist es auf jeden Fall etwas, was man tun kann. Und was ich wenn aber man nichts was ich gegen aufgezwungenen Humor hat, den Dungeon-Bau mag, aber sich denkt, kacke, ich will auch mal in die Oberwelt, ich will den Helden richtig in den Hintern treten, dann kann ich Dungeons empfehlen, aber man darf nichts Richtig. Gegen aufgezwungenen Humor haben. Ja, also das ist, weißt du, warum es aufgezwungener Humor ist? Warum? Das ist ein Spiel von einem deutschen Entwicklerstudio. Aber es ist tatsächlich mit den Spielen besser geworden. Also ich habe Dungeons 1 gespielt, ich habe es verflucht, weil es mir nicht das Feeling gegeben hat. Okay. Es wollte für mich zu sehr Dungeon Keeper sein und zu wenig was Eigenes. Bei Dungeons 2 hat sich das schon abgeschwächt, weil da hat es so eine Basis gefunden. Es hat nicht mehr den Schwerpunkt nur auf diesem Dungeon-Bau festgelegt, mit Fallen etc. pp., sondern auch mehr mit Einheiten, die du nach oben schicken kannst, die du gruppieren kannst. Dann kannst du oben auch Dinge kaputt machen, dass die Helden nicht zu schnell nach unten kommen. Es hat mehr eigen gemacht. Und mit Dungeons 3 hat es auch noch eine richtige... Ja, wenn du nichts gegen ab und zu mal einen deutschen Comedy-Film hast, oh, mit Gott, schlechten Wortwitzen... Aber an sich, die Charaktere sind stimmig, sie passen zusammen. Nur wenn du auf sowas nicht abfährst, dass du manchmal so, so typisch deutsche Anspielungen, wie es gab irgendeinen Add-on, da ging es halt um den anderen Ring. Hahaha. Diese Comedy-Klasse. Wenn du das nicht magst, dann würde ich es dir nicht empfehlen, weil in Dungeons 2 zieht sich das komplett durch. Oh je, meine. Und in Dungeons 3 ist es dann eher immer so ein, du hast eigentlich einen Helden, den du zum Bösen bekehrst und der immer wieder sich selbst in Frage stellt, dann die dritte Wand durch, oder vierte Wand, wie sagt man, dritte oder vierte Wand durchbricht? Vierte Wand. Ja. Aber trotzdem total zickig und dann wieder total böse und, ja, schizophren. Oder halt, ja, dann kann, heutzutage sagt man multiple Persönlichkeit. Dann kann ich dir ja direkt sagen, dass Dungeons 4 angekündigt wurde und kommt am 9. November. Yes! Was? Dieses Jahr? Fuck. Dieses Jahr. Dieses Jahr kommt so viel. Bitte nicht, Jahr. Nicht nur das, es kommt auch für die PlayStation raus, habe ich gesehen. Ich weiß, weil ich habe Dungeons 3 erst auf PC gespielt. Dann wollte ich auf Konsole auch mal wieder so ein Dungeon-Aufbau-Ding spielen. Und dann habe ich mir tatsächlich die Gesamt-Collection mit den DLCs von Dungeons 3 auch nochmal gekauft. Ja. Weil Dungeons 3 ist für mich tatsächlich mittlerweile die Spitzenklasse von der Dungeons-Reihe. Sie haben sich von Teil zu Teil entwickelt und das merkst du. Ja, das ist cool. Ich habe Dungeons nie gespielt, weil sie mich tatsächlich nicht interessiert haben. Mich hat der Stil hat mich irgendwie ein bisschen abgeschreckt. Aber ansonsten, du hast mir immer gesagt, die Spiele sind großartig, die erzählen eine ganz witzige Geschichte. Nur dann, also halt, die haben halt ganz gute Jokes drin. Nur ich habe dann ein paar Jokes gesehen und musste innerlich so zusammenzucken. Weißt du, ich bin halt auch jemand, der ab und zu ein, zweimal im Jahr gerne einen deutschen Comedy-Film guckt. Ich verabscheue. Und da auch über ein, zwei Witze lachen kann. Nein, ich verabscheue. Wenn du das nicht kannst. Würde ich's, weil es ist auch wirklich diesem selben Niveau. Nee. Es gab damals eine Adventure-Reihe namens Ankh. Und die wurde gepriesen als unglaublich lustig und ich fand die so aufgezwungen furchtbar. Das war nicht mein Humor. Wie gesagt, für mich war es nichts tatsächlich. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe nur von dir immer gehört, dass sie sehr gut sein sollen. Ich habe von dir aber auch ein Negatives gehört, dass manche Missionen dich tierisch aufgeregt haben. Das habe ich auch gehört. Von Dungeons 3 vor allem. Ja, Dungeons 3, die DLCs, die haben es in sich gehabt, weil die, also nicht falsch verstehen, ich liebe Strategiespiele, aber dieses Spiel hat mich umsorgt. Es hat mich in Watte gepackt. Ich war wie ein Strategiespieler, der in einer antibakteriellen Luftblase war. Dann kam das DLC und es hat dich dann kam der Schwierigkeitsgrad und hat eine Nadel und hat deine Luftblase platzen lassen. Oh Mann. Weil erst hast du einfach, niemand kann mir was anhaben, egal wie ich spiele, ich bin total cool, ich schaff alles. Erstes DLC, die Helden überrennen mich nach 15 Minuten, what? Ich muss also wirklich wieder ernst spielen? Ja, das hat mich tatsächlich ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, weil ich halt die Konsolensteuerung dann doch nicht ganz so schnell bin wie am PC mit der Maus, wo du in die Minimap reinklicken kannst. Das ist immer klar, ja. Wie gesagt, die Dungeons Games, die sind halt wirklich gut. Man kann sie halt wirklich wunderbar spielen. Sie werden auch von Spiel zu Spiel immer besser, auch was die Bewertung angeht und was die Games angeht. Du bist jetzt vermutlich gespannt auf Teil 4. Ob der den Teil 3 nochmal vom Thron schubst in dem Dungeons-Universum. Das wäre natürlich total geil, wenn jetzt der vierte noch besser als der dritte wäre. Wir werden sehen. Also, wie gesagt, es gibt den Markt für die Games, gibt es dort draußen noch, sonst gäbe es keine drei Teile beziehungsweise vier Teile davon. Ja, aber es ist halt was anderes. Ich muss ehrlich sagen, anderes, Dungeons ist eigentlich was anderes als Dungeon Keeper. Du hast zwar diesen Aufbau deines Dungeons, aber wie gesagt, der erste wollte zu sehr Dungeon Keeper sein, ohne es zu sein. Und dann haben sie ihren eigenen Stil entwickelt. So eine schöne Mischung. Aber es ist halt dann nur noch ein Dungeon Keeper Light plus eigene Elemente. Ja. Macht ja nichts. solange dafür, sie trotzdem mag. Solange sie trotzdem immer noch so ein bisschen was Eigenes gemacht haben, ist es ja auch nicht schlimm. Also sie haben sich ja damit nicht gesagt, hey, wir machen das jetzt so und fertig. Sondern wir klauen es 1:1 und schreiben dann Dungeons statt Dungeon Keeper drauf. Richtig, das war ja die Befürchtung damals von den ganzen Leuten, aber so war es ja nicht. Sondern es war tatsächlich, wir machen unser eigenes Ding, wir machen es in der Art, aber bleiben tatsächlich machen unser eigenes Ding, aber bleiben so, machen sozusagen eine Hommage daran. An das Original. Wie gesagt, die Spiele sind super, wenn man, der Markt existiert, wenn man die Spiele gern spielen möchte, kann man das mit den Dungeons heutzutage am besten machen. Oder man holt sich halt die Original-Games auf Color Games. Aber ansonsten oder am PC War for the Overworld. Oder am PC War for the Overworld und dann kann man die auch wunderbar spielen. Wenn man dir sagen würde, hey Markus, mach uns ein neues Dungeon Keeper, würdest du es tun? Ja, wenn ich den ursprünglichen Entwickler bekomme. Selbstverständlich, dann machen wir Dungeon Keeper 3. Also vielleicht hört er zu, los, melde dich bei uns. Ich will ein Dungeon Keeper 3. Ich bezweifle, dass Peter Molyneux noch überhaupt irgendwas macht. Aber wenn es tatsächlich sein sollte, lieber Herr Molyneux, hier gibt es einen, der will das unbedingt machen. Mir ist es egal. Mir ist es absolut egal. Ich habe die Teile geliebt. Und jetzt stell dir mal in der heutigen Grafik vor, einen Horny. Boah, wow, episch. Oder noch besser, ein Horny mit der Slave-Braut. Die würden jegwidrige Skala von Shitstorm des Internets sprengen. Da würde alles kommen. Nee, muss nicht sein. Ist okay. Also ich kann drauf verzichten. Mir reicht die Erinnerung an den ersten Teil. Und ich brauche sie nicht zerstören, indem ich den dritten Teil mache, der dann mit Microtrans Access vollgestopft wird. Das passt schon. ich danke dir vielmals, dass du dich mit mir unterhalten hast über die großartige Dungeon Keeper-Reihe. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und ich verabschiede mich mit den Worten, die ich immer sage: Macht, was immer ihr wollt, aber beschützt euer Gold. Macht's gut. Bye, bye.